Matrix versus Animus. Matrix versus Animus. Matrix versus Animus. Matrix versus Animus. Matrix versus Animus. Matrix versus Und an euch Hinterfotzen, ihr dürft jetzt kotzen. Create hate. Create hate. Beweg doch mal deine Beine oder schleifen deine Hoden auf den Boden. Mein Gott, beweg doch mal deine Beine oder schleifen deine Hoden auf den Boden. Mein Gott, beweg doch mal deine Beine oder schleifen deine Hoden auf den Boden. Hit that jive, that was in pocket like a sack. Yeah! Chartek, ihr könnt doch gar nichts. Ihr müsst immer nur klauen. Scheiß Chartek, ihr könnt doch gar nichts. Ihr müsst immer nur klauen. Das teuflische Kristall, das das Gehirn zerstört. schon das erste Mal kann süchtig machen. Das kann nur ein Spaghetti-Fresser sein. Und mit dem Messer in seiner Schießerei. Yeah. Menschen. We'll be right back. sind für Dynamit, drei für die Psychiatrie. Hörst du den Animus? Wir ballern die Kette hoch.